Laut Meldungen aus Seoul wurden am 29. Oktober in allen Gebieten Südkoreas die Kämpfe der verschiedenen Kreise und Schichten für die entschiedene Bestrafung des landesverräterischen Pakgun-Regimes entfaltet. An den Kämpfen, die von der Kampfdirektion für die Generalmobilmachung der Bevölkerung 2016 und den regionalen Zivilorganisationen geleitet wurden, beteiligten sich zahllose Massen, darunter Mittel- und Oberschüler, Studenten, Professoren, Arbeiter, Bauern, Parlamentarier der Oppositionsparteien, Hausfrauen, Alte und Kinder mit ihren Eltern. In Seoul fand die Kundgebung für Generalmobilmachung der Bevölkerung unter dem Motto »Versammelt und empört euch, komm runter, Pakgune« statt, an der über 50.000 Personen teilnahmen. Das südkoreanische Regime setzte über 8.000 Polizisten der 72 Kompanien überall in der Stadt ein. So verlief die Kerzenkundgebung in einer gespannten Atmosphäre. Auf der Kundgebung hielten die Bewohner verschiedener Kreise und Schichten und die Studenten Reden. Nach der Kundgebung unternahmen die Teilnehmer einen Demonstrationsmarsch bis zum Blauen Haus. Im Anschluss daran hielten die Demonstranten vor dem Kulturhaus Sitzung wiederum eine Kundgebung ab.